als es passiert hätte. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich habe Bill Ferguson und seine Frau heute Abend besucht. Rachel sagte ein paar sehr merkwürdige Dinge. Ach, Rachel hat schon immer gern den Mund voll genommen. Sie sagte aber... Wenn du wissen willst, was mit deiner Tochter passiert ist, dann finde Julia. Ich werde sie auch finden. Johnny. Ich werde sie finden, weil du mir jetzt etwas gegeben hast, was bisher fehlte. Einen Grund. Ich wanderte Arm in Arm mit meinem Grund, Julia zu finden, durch hässliche Vorortstraßen. Mit Häusern, die nichts waren als beschlafbare Hypotheken. Der Nebel war niedergegangen, der Mond auf. Und mir dämmerte, dass meine Schritte mich Richtung Wohnung führten. Sie sind ein Nachtvogel, Mr. Mason. Seit jeher, Inspektor. Und Sie auch nicht gerade ein Früh-zu-Bett-Geher, wie? Ich leide an Schlaflosigkeit. Ein Zeichen von schlechtem Gewissen. Dem anderer Leute, ja. Haben nicht unbedingt erwartet, Sie hier zu treffen. Ich dachte auch, Sie schlafen sich erstmal aus, nach dem Schreck. Haben Sie herausgebracht, wer das Mädchen ist? Oh ja. Und zwar? Eine gewisse Sandra Bailey. 20 Jahre alt. Und? Laut ihrer Mutter ein gutes Kind, das in schlechte Kreise geraten war. Die sie jetzt aufgegeben hat. Sie erwartete ein Kind. Aha. Wir halten die Welt in Gang, aber manchmal ist der Preis schon recht hoch. Wie? Das ist das erste mitfühlende Wort, das ich von Ihnen höre. Es ist 4 Uhr morgens, Inspektor. Meine Widerstandskraft ist auf den Tiefstand. Irgendwas von Ihrer Frau gehört? Nichts. Ich würde Sie immer noch sehr gern sprechen. Ich sage es ihr, so wie ich Sie sehe. Wäre Ihnen sehr dankbar. Hören Sie, Inspektor. Hm? Ist es ein klarer Fall von Selbstmord, oder? Oh, doch, durchaus. Warum dann so komische Andeutungen? Wissen Sie, was der Ausdruck Dunkelziffer bedeutet? Was? Es gibt Verbrechen, von denen wir wissen und die wir aufklären. Es gibt Verbrechen, von denen wir wissen, die wir aber nicht aufklären können. Und es gibt Verbrechen, von denen wir nichts wissen. Die letzteren nennen wir die Dunkelziffer. Und Gott allein weiß, wie groß sie ist im Jahr. Die Dunkelziffer ärgert Sie. Sie ist eine Provokation. Na, das muss ich feststellen, ein Kreuzzügler. Ich habe nur gelernt, nicht zu kneifen. Sie kommen mir vor wie einer von diesen graumelierten Herren, die nie mehr ihres Lebens froh werden können, weil sie nicht im spanischen Bürgerkrieg mitgekämpft haben. Dieses Mädchen, ja? Hatte eine Marihuana-Zigarette in ihrer Tasche. Ach, seien Sie doch kein Muffel. Heutzutage kommt ihr doch mit solchen Dingern schon auf die Welt. Und vor 14 Tagen ungefähr muss sie schwer geschlagen worden sein. Ah, nicht mehr ganz so dunkel, die Ziffer, wie? Ich werde es herausfinden. Bestimmt. Ich werde es herausfinden. Und wenn Ihre Frau damit zu tun hat, ist sie dran. Moment. Dann ist sie dran. Na, von mir aus. Rösten Sie sie bei kleiner Flamme, aber was hacken Sie auf mir herum? Ich hacke nicht auf Ihnen herum. Ich hatte aber das Gefühl, verzeihen Sie. Ich bin der Ansicht, dass Sie lügen. Dann steigen Sie mal besser ab von Ihrer Dunkelzifferpsychose, sonst wird's langweilig. Wie Sie meinen, Maxon. Gute Nacht, Inspektor. Nicht gute Nacht, Maxon. Auch nicht guten Morgen. Nur au revoir. Der Rest der Nacht war fast schon zu klein, um ihn noch im Aschenbecher auszudrücken. Also hielt ich weiter Kurs auf die Wohnung und womöglich sogar Schlaf. Aber nein. 2 waren es. Saßen auf dem Boden im großen Zimmer, das auf die Gärten schaut. Das Mädchen war Standardausgabe. Kontemporäre Physiognomie. Kohlschwarze Strümpfe bis hinauf zu den kohlegezeichneten Augen. Der Junge trug lange Haare und darunter die Kleidung eines blasslila Cowboys. Er war so high, dass er theoretisch nur noch ein paar Meter hatte zum Gipfel des Mount Everest. Hi. Hi. Wie stehen die Aktien? Schwankend. Ich sag's ja. Ich bin Jojo, das ist Mary. Hi. Hi Jojo, hi Mary. Hi. Hab sie ihr noch nie gesehen, Daddy. Ich war auch lange nicht hier. Sie suchen Julia, wie? Gewissermaßen. Ist eine Bombe, Julia. Eine Bombe. Die meisten Enten sind ja lahm, aber Julia nicht. Stimmt's, Mary? Und sie? Ihr habt Schlüssel, sehe ich. Zu Julias Nest haben alle Schlüssel. Wenn sie nicht will, das hängt sie ein Schild vor die Tür. Senki, go home. der Pott, den ihr raucht, wo bekommt ihr den? Irgendwo. Das dachte ich mir fast. Wollen Sie was haben? Nein, danke. Bleibt ihr länger? Ein paar Tage vielleicht. Vielleicht eine Woche. Kommt ja nicht drauf an. Richtig. Kommt ja nicht drauf an. Bleiben Sie länger? Das hängt von Julia ab. Das ist eine Bombe. Mich interessiert nur, wo sie stecken könnte im Moment. Hat sich länger nicht sehen lassen. Vielleicht ist sie im Cottage. Nein. Von dort kommen wir gerade. Waren 4 Wochen da. Und sie hat sich nie blicken lassen? Nicht einmal. Ja, kann ich hier erstmal wieder einpacken. Sieht so aus. Ja. Gibt ja auch mal andere Vögel. Ich sollte wie Julia. Aber Sandra Bailey, ZB. Das ist eine warme Ente. Und bildet sich was ein. Lahm. Ich habe sie ganz nett gefunden. Aber vielleicht hat sie schon einen. Hat sie einen? Du bist ein bisschen alt für sie, Daddy Boy. Oh, Jojo, wie kannst du so etwas sagen? Klappe. Wer sind Sie? Ich heiße Johnny Maxson. Nein. Dann sind Sie ja... Richtig. Der Mann der Bombe, Julia. Was soll denn der Quatsch mit Sandra Bailey? Die ist abgeschlagen. Heute Abend. Und das soll heißen? Dass sie tot ist. Oh nein. Erst ein paar Stunden her. Da in dem Zimmer neben Mann. Nichts hier raus. Hier geblieben. Seid brav jetzt. Sonst ziehe ich euch die Schuhe aus und ihr könnt barfuß durch die Stadt laufen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich weiß nichts davon. Wer ist Sandra Baileys Kerl? Los. Ich bin kein Pfeifer. Ich bin kein Polyp. Aber ich bin bekannt mit einem, den die komischen Zigaretten, die ihr raucht, sehr interessieren. Sag's ihm. Jojo, sag's ihm. Ich pfeif nicht. Sagt es mir und ihr könnt abschwirren. Sonst gehen wir gemeinsam zur Polizei und lassen es die probieren. Na? Okay. Er heißt... Wie? Tom Armstrong.